Deutschlandfunk, Rock etc. Mr. Bojangles, ein sentimentales Lied über einen alten Mann, der auf der Straße tanzt. Es gibt unzählige Versionen von diesem Lied, die bekannteste stammt wohl von Sammy Davis Jr. Jerry Jeff Walker heißt der Mann, der es 1968 geschrieben hat. Wohl jeder kennt das Lied, aber kaum jemand kennt den Komponisten. Jerry Jeff Walker wurde vor 2 Tagen 60 Jahre alt. Knut Menzner hat ihn besucht und im Konzert natürlich auch Mr. Bojangles gehört, gesungen von Jerry Jeff Walker. The song was first taking shape about 2 blocks from here. In the First Precinct Jail. A new man. Es ist quasi auf den Tag genau 12 Jahre her. Gelandet in Dallas-Fort Worth. Und dann mit dem Auto durch Ödnis, vorbei an Öltürmen und Truckstops, die, wenn man Glück hat, eine Offenbarung sein können, nach Austin, der Hauptstadt des Bundesstaates Texas. Jimmy Carl Black, der Schlagzeuger der Mothers of Invention, lebte damals noch in dieser Stadt, ebenso wie Arthur Brown, Engländer und Ende der 60er Begründer der Band gleichen Namens mit dem sprechenden Kürzel The Crazy World of Darfur. Aus den beiden waren Maler geworden, Anstreicher also. Nichts gegen diesen Berufsstand, erst recht nicht, wenn man damit die Gelegenheit hat, die eigene Firma Black and Brown zu nennen. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be eyes of age, as smoke cried out, talked of life, talked of life. He laughed, slapped his leg instead. Kim Fowley hatte sich hier niedergelassen zu jener Zeit, in Austin, Texas, ebenso Bob Johnson, beide in ihrem ersten erfolgreicheren Leben Produzenten. Der eine, Fowley, unter anderem von Them, Soft Machine Family und Steppenwolf, der andere, Johnston, von Bob Dylan. Let go of laugh, oh, let go of laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, oh damn. Und natürlich lebten all die hier sowieso lebten. Bekannte und Unbekannte, Aufstrebende und Gefallene, Hinzugezogene, Zurückgekehrte, Enttäuschte und Hoffnungsfrohe, weil Austin, Texas, seit den 70ern halt Musikstadt mit viel Musik, aber ohne Musikindustrie war. Weil es Clubs gab, weil es Radiosender gab, die die Songs derer, die hier lebten, spielten. Und weil die Chance, übers Ohr gehauen zu werden, wahrscheinlich kleiner war als in Los Angeles, Nashville oder New York. Und wie es der Zufall wollte, hatte er eben an jenem Tag Geburtstag und feierte diesen, wie wohl seit Jahren üblich, im Paramount Theater auf Austins großer Hauptstraße gelegen Richtung Kapitol bzw. stadtauswärts. Das Paramount, von der Größe eines Provinztheaters, war ausverkauft und ein paar Gäste, auch das wohl seit Jahren üblich, waren gekommen und spielten. Guy Clark und seine Frau Susanna Peter, Rowan, Joe Eli, Billy Joe Shaver, Nancy Griffith, Towns Van Zandt, Hal Ketchum. Mag sein, dass Kris Kristofferson dabei war, und es mag ebenso sein, dass Jimmy Buffett ein Lied sang. Es ist halt 12 Jahre her. Ein paar Telefonate und ein paar Tage später, sowie einige Kilometer außerhalb Austins, ein paar erstaunte Blicke. Station Wagon und Jaguar vor der Villa, Tennisplatz und Swimmingpool, kein Protz, kein Hey, schaut her, aber doch gediegen, gediegen und kaum so erwartet. Susan, die Ehefrau, bittet ins Kaminzimmer nach einigen Augenblicken des Geduldens und der sogleich geäußerten Skepsis, was denn jener Besucher von seinen Songs ergo von ihm wolle. Yeah, I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Verblüffend dann Jerry Jeff Walkers Stimme. So klar, lieblich und frisch. Oh, way back there, huh? Ja, warum soll man nicht vorne anfangen? Geboren keineswegs in Texas, sondern in Oneonta, New York, westlich der Catskill Mountains und näher an Albany als an New York City selbst. Von zu Hause abgehauen und auf den Weg gemacht. Bürgerlich Ronald Clyde Crosby. Nach Versuchen als Jerry Ferris, Jackie Jack, auch mal Jackie Jack Double Trouble oder J.J. Snowdrift, am jetzigen Künstlernamen festgehalten. Jerry Jeff Walker. I didn't start, well, it didn't start in Greenwich Village. I started traveling the country for 5 or 6 years. Ich habe nicht im Greenwich Village angefangen, Musik zu machen. Nein, ich bin durchs Land gefahren, 5, 6 Jahre lang. New Orleans, Kalifornien, Oregon, Ohio in den Sommern. Im Winter dann wieder zurück nach New Orleans als Straßensänger. Dann damals das erste Mal in Austin. Einige gingen von Austin nach Kalifornien. Janis Joplin, die 13th Floor Elevators. Es gab eine starke Verbindung zwischen Austin und San Francisco. Aber ich wollte an die Ostküste. Ich dachte, ich käme dort besser klar. Also ging ich nach New York, landete dann tatsächlich im Greenwich Village, spielte im Café Wa im Night Owl, da, wo sie alle anfangen. Eines Nachts ein Auftritt mit James Taylor und seiner Band The Flying Machine. All das war die Regel, wie man durch solche Sachen durchkam. So we hit Greenwich Village and played in some of the Café Wa and the Night Owl. Those are famous places that people started. James Taylor and the Flying Machine were one of the bands that were playing the night all the same time we were, the Lost Sea Dreamers. And it was kind of a, just, that was sort of standard. Dann hörte jemand Mr. Bojangles und mochte den Song. Ich machte mit meiner Band 2 LPs für Vanguard, dann machte ich einige LPs für Atlantic, wurde den Dingen müde, zog mich zurück, etwa 1,5 Jahre, fuhr mit dem Motorrad durch die Gegend, lebte auf den Florida Keys und entschied dann, wieder nach Texas zu gehen, mich hier niederzulassen und von hier aus meine Musik zu machen. And rode my motorcycle around and lived in Florida Keys and decided it was time to come back to Texas and make my make this my home and make my music from here. Nicht schlecht. Ein halbes Leben in 1¾ Minuten. How many times in the lonely night someone you'd like to know passed by with half-held words a chance to speak, but too late down the street. Cast off that shell, don't resist the unknown. Your understanding, it's open-handed. Hold it close when you're alone. entertain ourselves with petty games. Build false walls of titled names to find a road that leads someplace. When you're passing it every day, cast off that shell. Don't resist the unknown. Your understanding is open-handed. Hold it closed and you're alone. But you stand naked for the sun. That's the awareness of everyone. To be open is to be free. To enclose is a channel me. Cast off that shell. Don't resist the unknown. Your understanding. Closed and you're alone. So don't you wait until you're stranded to ask somebody to throw a hand in. Just be there in your freeform pattern. Shackled games of life won't matter. Cast off that shell. Don't resist the unknown. Your understanding, it's open-handed. Hold it closed. Den Abend, ein miller Frühlingsabend des Jahres 1965, hatte Walker in einer Kneipe im French Quarter New Orleans verbracht. Er hatte getrunken und einer jungen Dame dann vom Tisch herunter seine Liebe erklärt. Der Barkeeper bat ihn, vom Tisch zu steigen, und Walker, die Liebe wird nicht durch Zweifel oder Gewalt bedroht sein, geantwortet. Dann standen zwei Polizisten in der Tür, keine Apostel der Liebe in dieser Nacht. Walker kam auf jeden Fall nicht schnell genug von besagtem Tisch herunter und hörte nur noch, sie sind verhaftet. Betrunken in der Öffentlichkeit. Die Zelle schloss sich und Walker hörte die Geschichte jenes Mannes, dessen Leben er wenig später besingen sollte. Das Leben eines einfachen, armen, weißen alten Kerls, der sich seinen Lebensunterhalt als Straßentänzer mehr recht als schlecht verdient hatte und dessen bester Freund, sein Hund gewesen sei, gerade überfahren, weil der Hund hinter einer Hündin her war. »Come on, Bojangles«, sagte ein anderer, »tanz uns ein bisschen was. Klicketi-klick, klicketi-klick, klicketi-klack.« Dass Walker den Mann nie wieder sah, ist klar. I knew a man, Bojangles, and he danced for you in worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. The old soft shoes. He jumped so high, jumped so high. Then he'd lightly touch down. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age, as his got out, talked of light, talked of light. Laugh, slapped his leg a step. He said the name Bojangles and he danced a lick across the cell. He grabbed his pants, a better stance, oh, he jumped high. He clicked his heels. He let go a laugh, he let go a laugh. Back his clothes all around. Mr. Bojangle, Mr. Bojangle, Mr. Bojangle. He danced for those at Mr. Show's and county fairs. Out the south, he spoke with tears of 15 years how his dog and him traveled about. His dog up and died, he up and died. After 20 years he still grieves. Said I dance now at every chance in honky tonk. But most of the time I spend behind these county bars. 'Cause I drink a bit. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone ask, please, Mr. Bojangles. Mr. Bojangles erschien 1968 auf der gleichnamigen LP, Walkers ersten. So that song to me has, it's tender, it's got love, but it's not about boy and girl love, it's about something else. Ein Liebeslied, keine Liebe zwischen einem Jungen und einem Mädchen, irgendwas anderes, aber ein Liebeslied. Dieser Song, Gitarre spielte übrigens David Bromberg und Bass Ron Carter, dieser Song machte Walker auf der Stelle bekannt. Fuhr man in New York Taxi, man hörte Mr. Bojangles. Machte jemand das Fenster auf, summte ein anderer eine Melodie, schaltete man das Radio an, Mr. Bojangles. Doch nicht nur das. Sammy Davis Jr. sang den Song. Harry Belafonte, die Nitty Gritty Dirt Band, Bob Dylan. Die bisher letzte Version, die von Robbie Williams, Jerry Jeff Walker. Well, it's nice to see a song that you've written mean a lot to a lot of people. Nun, es ist schön zu beobachten, dass ein Song, den man geschrieben hat, für andere etwas meint. In diesem Lied ist all meine Philosophie. Es ist wahr, es ist erhaben, eine schöne Geschichte und ja, es macht den Leuten ein gutes Gefühl. It's got a good story and it's nice. It makes people feel good. Mr. Bojangles wurde bis heute etwa 140 Mal von anderen gesungen. Yeah, it's up there. It's close to, it's approaching once. Ungefähr, ja. Er wurde 3 Millionen Mal im Radio gespielt. Paul McCartney ist Yesterday 5 Millionen Mal. Das ist nicht viel mehr, wenn du bei 3 schon bist. So, there's not many when you get out by 3. Und welche andere Version mag er am allerliebsten? Lang überlegt Walker nicht. Er überlegt eigentlich gar nicht. Nina Simone, die schwarze Jazzsängerin, die in den 50ern bereits groß war. Sie machte ein träumerisches, jazziges Walzer-Ding daraus, meint Walker. Sie erweckte ihn zum Tanz wie einen Geist. An sie denke er manchmal, wenn er den Song heute spielt. Nina Simone. She's a jazz, black jazz singer. She was in the 50s. She did a very dreamy jazz waltz kind of thing. and she kind of called him up to dance like a ghost. And it was very pretty chords she used to. In fact, I think of her sometimes when I play it now. He said, I dance now at every chance and honky-tonks for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. He said, I drink some beer. Shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. I think I would have liked to have heard Ray Charles do it too. But he never did. Walker meint, er hätte sich gefreut, wenn Ray Charles diesen Song mal gesungen hätte. Ihn hätte er Mr. Bojangles gerne singen hören. Aber der hat das Lied nie gemacht. Dafür trat man wenig später an Walker heran, weil man den Song für eine Hundewerbung haben wollte. They called me up and asked me if I would do it. Tatsächlich ja, und ich sagte, was soll das? Der Hund stirbt doch. And I said, well, in the song, the dog dies. Well, that doesn't matter. We just Sie sagten, ist doch egal, wir wollen nur die Melodie und machen dann sowas in der Art. Und ich sagte, nein, das wird dem Lied nicht gerecht und der Idee auch nicht. Yeah. 1972 dann ließ sich Walker endgültig in Austin, Texas nieder. Ruhiger wurde sein Lebensstil nicht. Okay, Billy Joe, here's coming at you. Hell, hopping curves in those Cadillacs is fun, son. Yeah, well, I spend a lifetime just making up my mind to be more than a measure of what I thought others could see. But good luck and those fast bucks are too few and too far between. Those other Cadillac drivers and those old five and dimers like me. You know she stood beside me telling me she would be something to lean on if everything ran out on me. No fence yards ain't whole cars. Like is not, never will be. Any reason for rhymers are those old five and dimers like me. All right. So long, now that I found it, I believe all that I do or say is all I ever will be. Too far and too high, too deep ain't too much to be. Yeah, too much just ain't enough for those old five and dimers like me. I guess an old five and dimer is all I intended to be. In Austin, Texas, begann Walkers zweite Karriere. Nach vier LPs in den Jahren 1968 bis 1970, vier Schallplatten, die ihn als an der Country-Musik interessierten Folksänger bzw. Singer-Songwriter mit Hang zum Jazz zeigten, war er nun, ja, nun, ein sogenannter Outlaw war er. Austin sollte sich zu Beginn der 70er zur Outlaw-Hochburg entwickeln und immerhin war Willie Nelson, weil sein Haus in Nashville, Tennessee, abgebrannt war, nach Texas zurückgekehrt. Einer dieser Outlaws war Walker nach Selbsteinschätzung nicht. Ich hatte mit ihnen zu tun, okay, du meinst mit Willie Whalen und den Jungs. Doch das Outlaw-Movement geht zurück auf die Zeit, als das UKW-Radio über Einbußen klagte und die erwähnten Leute aus dieser Country-Schablone weg wollten, innerhalb jener der Produzent die Songs aussuchte und sie arrangierte. Sie wollten unabhängig und in der Lage sein, die Songs in ihrer Haltung singen zu können mit ihrer Philosophie. Ich hatte so Ärger, meinen Ärger mit dem Musikgeschäft, denn ich hatte schon immer unabhängig gearbeitet. Ich hatte halt einen Vertrag unterschrieben und die jeweilige LP dann da aufgenommen, wo immer ich wollte. Ich mochte ihr Studio nutzen oder eben nicht. Ich nahm an, dass sie meine Musik haben wollten, ohne damit etwas anderes zu tun. Bis sie sagten, wir machen die Musik, sie steht unter unserer Aufsicht, uns gehören die Veröffentlichungsrechte, uns gehören die Songs und das, was du singst, all das ist unser Werk. Also gib uns unser Geld. Darauf sagte ich, okay, dann macht diese Art Musik. Deshalb bin ich nicht in diesem Geschäft. Wenn ich Arbeit will, bekomme ich Arbeit. Ich mache das, weil ich mich ausdrücken und der sein will, der ich bin. Und alle sagten, ist gut, mach weiter so. Das fügte er an, das tat ich. Okay, let's do it. I guess it all started the day my brand new car wouldn't. So I took it to this dealer, recommended as a good one. He told me $400 would fix it, blasting about the guarantee. He just smiled as he told me, Slim, it ran out last week. I've been taken again. Yeah, I've been taken again. It's like singing the blues. If you snooze and you lose, you be taken again. I drove to this bar outside of Colorado Springs. Gonna drink a case of cold cool. Hear old Merle Haggard sing. They had this antlered rabbit on the wall with spike horns and ears a foot tall. The bartender told me it was a Colorado jackalope. Taken again. Taken again. It's like singing the blues. You snooze and you lose, you get taken again. Took home this old nymphomaniac, but I could not get her to lie upon her back. She told me something in my eyes that made her realize she could never do that. that lustful thing with me. I've been taking again, taking again. Just like singing the blues, if you snooze and you lose, you get taken again. People buy the records, think we're working so hard. We're out in the studio and it's 5 o'clock. They're hanging on every word, waiting on the very next verse. They think things are getting better from here, but I think they'll get worse. Taking again, taking again. Like singing the blues, if you snooze and you lose, you get taken again. Thank God you don't have to hear the take after this. Walker machte Album auf Album, jedes Jahr mindestens eines. Songs über das, was er sah, Lieder über lange Nächte, manche Frau und Sonderlinge. Lieder über die Heilsarmee bzw. deren Blaskapelle. Er sang Tom Waits, Lee Clayton, Townsend Zandt. Er sang Ray Wally Hubbard's Up Against the Wall Redneck Mother. Ein verständnisvoll ironischer Kommentar der sogenannten Good Old Boys. Er war Demokrat, sang als erster die Lieder von Guy Clark, schrieb herzergreifende Balladen. Und jodelte sogar hier und da. Don't you be that kind, no, don't fly away. Woman of mine, always tell me that you love me as we cross that borderline. Tell me that you love me when we sail across the borderline. Hello. That's a pretty yodel there. Yeah, I learned it from Jimmie Rodgers, the old yodeling brakeman. They call him the father of country music. Das ist ein hübscher Jodler, ja. Ich hab's von Jimmie Rodgers, dem alten jodelnden Eisenbahnbremser, den man den Vater der Country-Musik nennt. And er benutzte das als Möglichkeit seines Ausdrucks der Einsamkeit. Die Cowboys machten so ein Geräusch, wenn sie ihren Pferden die Sporen gaben. Lonesomeness. I use it, and I noticed the Cowboys used it to symbolize kicking up your heels. Whoopie. Hallo. Ich mache es, wenn ich unbekümmert bin oder wenn etwas sehr traurig ist. Kind of happy go lucky. I do a cheerful yodel, and if something's real lonesome or sad, I do kind of a long bluesy yodel. And I just use them whenever I think that it's appropriate. Oder dann, wenn's angemessen ist. I never did sing too many loser songs. I didn't come from there. I don't. Nur die typischen Verlierersongs, meint er, die habe ich nie gesungen. Von da komme ich nicht. Was ich als die Standards der Top 10, Top 20 der Country-Musik bezeichne, das ist immer der arme Kerl in der Bar, sie hat mich verlassen. Diese Charaktere, wenn ich denn dann und wann solche Geschichten gehört habe, haben mich stets insofern überrascht, dass ich mir dachte, warum hat sie ihn nicht viel früher verlassen? Das sind in der Regel keine lebensbejahenden Leute. Wenn man in einer Beziehung etwas tut, bleibt sie bestehen. Wenn man sie schleifen lässt, entzweit man sich. Ich weiß es nicht, aber so habe ich nie geschrieben. I don't know, I just have always written that way. Thank you. devil in my life, not through other people's eyes. Guess I've always been the one they said was. Too tall, too late, too early. Yes, he's the one. He ought to be in the circus. He's having too much fun. Been a one-man band. Been a one-man gypsy circus. And my first gig in New Orleans was billed as the Happy Guitar. That was at Lucky Pierre's. Oh. Yeah, I'm always taking the right road after a while. I remember grinning while the devil said I couldn't do it, but I tried my best. I was contrary to ordinary, even as a child. Seems like I stayed out too late. Those old full moons still drive me wild. And stories do come true. You just got to live life in episodes. Thank you. wouldn't know. They probably. Ob er das alles nochmal so machen würde, das war die Frage. Ich weiß es nicht, antwortet Walker, möglicherweise. Ich meine, ich bin sehr instinktiv, triebhaft und führe ein solches Leben. Ich werde möglicherweise dieselben Fehler machen, aber ja, ich habe genossen, was ich bisher getan habe. Und ich setze mein Leben auf diese Art ja fort. Also gibt es da nichts zu bedauern. Ich fahre mit meiner Gitarre durch die Welt, sehe Dinge und mache Musik über das, was ich sehe. 30 LPs bzw. CDs hat Jerry Jeff Walker inzwischen gemacht, seit 1986 in seinem eigenen Verlag. Es gibt Songs, die er immer und immer wieder nochmals aufgenommen hat. Allein Mr. Bojangles 5, 6 Mal. Einen Song wie Mr. Bojangles, den hat er nie wieder geschrieben. John Hartford etwa hatte auch nur ein Gentle on My Mind. Geschrieben hat Walker seine Autobiografie Gypsy Songman. Er besitzt ein Haus in Belize, diesem kleinen Staat im Yucatan-Becken rechts neben Guatemala und somit in der Karibik. Er ist vom ländlichen Oak Hill in die Stadt zurückgezogen. Er ist immer noch mit seiner Band, den Lost Gonzos, zusammen. Und er fühlte sich bereits vor 12 Jahren, der Mann aus dem Staat New York, ganz als Texaner. I'm a Texan. I just don't know. My wife says I'm more Texan. Ich bin Texaner. Meine Frau sagt, ich sei mehr Texaner als manche, die hier geboren sind. Ich beanspruche 2 Parkplätze, wenn ich mein Auto so schräg abstelle. Ich mag die Lebensart hier. Ich identifiziere mich immens mit ihr. Mir ging es wie den deutschen Immigranten, die sich in ein Boot gesetzt hatten, hierher gekommen waren, eine Farm aufbauten und sagten, das ist das, was ich immer machen wollte. Hier wollten sie leben. Texas ist ein Geisteszustand. Wenn man fühlt, dass man so leben möchte, dann ist man da. Texas war ein Platz für Einzelgänger und die, die gekommen waren, kamen, um unabhängig zu sein. Die Leute, die in Alamo gestorben sind, nun gut, das waren Freiwillige aus Tennessee, aber sie waren verschworen auf dieses Sinnbild der Unabhängigkeit. From Tennessee volunteers, basically, but they liked the symbol, the freedom of it. Das ist dann mal eine andere Geschichte. Bojangles.